Erster Jahwe sprach zu Mose. Zweiter sage den Israeliten, bringt mir Opfergaben. Das sind Feueropfer für mich. Bringt sie zur richtigen Zeit. Sie sind ein guter Geruch für mich. Dritter sagt ihnen, das sind die Feueropfer für Jahwe. Jeden Tag bringt ihr zwei Lämmer. Die Lämmer müssen ein Jahr alt sein. Sie müssen fehlerlos sein. Das ist ein Brandopfer. Vierter, ein Lamm bringt ihr am Morgen. Das andere Lamm bringt ihr am Abend. Fünfter bringt auch feines Mehl. Es ist mit Öl gemischt. Das ist ein Speisopfer. Sechster, das ist das tägliche Brandopfer. Es war schon am Berg Sinai. Es ist ein Feueropfer für Jahwe. Es ist ein guter Geruch für ihn. Siebter, zu jedem Lamm kommt auch Wein. Das ist ein Trankopfer für Jahwe. Ihr bringt es im Heiligtum dar. Achter, das zweite Lamm bringt ihr am Abend. Dazu bringt ihr das gleiche Speisopfer. Auch das Trankopfer gehört dazu. Es ist ein Feueropfer für Jahwe. Es ist ein guter Geruch für ihn. Neunter, am Sabbat bringt ihr zwei Lämmer. Sie sind ein Jahr alt und fehlerlos. Dazu bringt ihr feines Mehl mit Öl. Das ist ein Speisopfer. Auch ein Trankopfer gehört dazu. Zehnter, das ist das Brandopfer für jeden Sabbat. Es kommt zusätzlich zum täglichen Brandopfer. Auch das Trankopfer gehört dazu. Elfter, am ersten Tag jedes Monats bringt ihr Brandopfer für Jahwe. Bringt zwei junge Stiere. Bringt einen Widder. Bringt sieben Lämmer, ein Jahr alt und fehlerlos. Zwölfter, zu jedem Stier bringt ihr feines Mehl mit Öl. Zu jedem Widder bringt ihr auch feines Mehl mit Öl. Das ist ein Speisopfer. Dreizehnter, zu jedem Lamm bringt ihr feines Mehl mit Öl. Das ist ein Speisopfer. Es ist ein Brandopfer für Jahwe. Es ist ein guter Geruch für ihn. Vierzehnter bringt auch Trankopfer. Zu jedem Stier kommt Wein. Zu jedem Widder kommt Wein. Zu jedem Lamm kommt Wein. Das ist das Brandopfer für jeden Neumond. Ihr bringt es das ganze Jahr. Fünfzehnter bringt auch einen Ziegenbock. Das ist ein Sündopfer für Jahwe. Er kommt zusätzlich zum täglichen Brandopfer. Auch das Trankopfer gehört dazu. 16. im ersten Monat, am 14. Tag, ist Passa. Das ist ein Fest für Jahwe. 17. am 15. Tag ist ein Fest. Es dauert 7 Tage. Ihr esst ungesäuertes Brot. 18. am ersten Tag ist eine heilige Versammlung. Ihr dürft keine Arbeit machen. 19. bringt Jahwe Feueropfer. Das sind Brandopfer. Bringt zwei junge Stiere. Bringt einen Widder. Bringt sieben Lämmer, ein Jahr alt. Sie müssen fehlerlos sein. 20. bringt auch feines Mehl mit Öl. Das ist ein Speisopfer. 3 Teile für den Stier. 2 Teile für den Widder. 21. einen Teil bringt ihr zu jedem der 7 Lämmer. 22. bringt auch einen Ziegenbock. Das ist ein Sündopfer. Es macht euch rein. 23. ihr bringt diese Opfer zusätzlich. Sie kommen zum täglichen Morgenbrandopfer. 24. diese Opfer bringt ihr 7 Tage lang. Jeden Tag bringt ihr sie. Sie sind Feueropfer für Jahwe. Sie sind ein guter Geruch für ihn. Sie kommen zusätzlich zum täglichen Brandopfer und Trankopfer. 25. am 7. Tag ist eine heilige Versammlung. Ihr dürft keine Arbeit machen. 26. am Tag der ersten Ernte ist ein Fest. Ihr bringt Jahwe neues Getreide. Das ist ein Speisopfer. Ihr habt eine heilige Versammlung. Ihr dürft keine Arbeit machen. 27. bringt Brandopfer für Jahwe. Sie sind ein guter Geruch für ihn. Bringt zwei junge Stiere. Bringt einen Widder. Bringt 7 Lämmer, ein Jahr alt. 28. bringt auch feines Mehl mit Öl. Das ist ein Speisopfer. 3 Teile für jeden Stier. 2 Teile für den Widder. 29. einen Teil bringt ihr zu jedem der 7 Lämmer. 30. bringt auch einen Ziegenbock. Das ist ein Sündopfer. Es macht euch rein. 31. ihr bringt diese Opfer zusätzlich. Sie kommen zum täglichen Brandopfer. Auch Speisopfer und Trankopfer gehören dazu. Die Tiere müssen fehlerlos sein.